Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fisch erkennt. Und vom Boot zu Boot das alte Lied erklingt. Hör von fern, wie es singt. Bella, bella, bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Sieh den Lichterschein draußen auf dem Meer. Ruhelos und klein, was kann das sein? Was irrt dort spät nachts umher? Weißt du, was da fehlt, was die Flut durchquert? Ungezählte Fische, deren Lied von fern man hört. Ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie.